SWR 2 Wissen. Dann hatte ich halt gerade einen Laptop neu und habe gedacht, ach, jetzt probierst du das mal mit diesem Chat aus, wo alle von reden und was das überhaupt ist. So, und dann habe ich mir das angeguckt, habe mich angemeldet, musste so ein Profil erstellen, kannst ein Foto einladen und gibst dein Alter an, was du magst, an Hobbys und so weiter, ob ledig oder nicht. Und dann bin ich halt, wie gesagt, auch dann da reingegangen in diesen Chat und fand das erst ganz furchtbar. Ich habe da überhaupt nichts verstanden, bin ganz schnell wieder raus. So, und irgendwann habe ich dann gedacht, nee, komm, jetzt probierst du es doch nochmal. Ja, und dann bin ich dann da hängen geblieben. Dieser Abend war wie ein Wendepunkt in Carinas Liebesleben. Sie besitzt zwar alle Attribute, die Männer sich so wünschen. Hübsch, zierlich, langhaarig, freundlich, weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen. Doch leider ahnt die Männerwelt nichts davon. Denn die Frau mit den Traumfrau-Qualitäten ist alleinerziehende Mutter und verbringt die Samstagabende, an denen andere auf die Pirsch gehen, einsam vor dem heimischen Fernseher. Doch der bekam an diesem besagten Tag eine ernstzunehmende Konkurrenz. Ihren Laptop. Mit Internetanschluss. Die unüberschaubare Welt des World Wide Web sprengte auf unerwartete Weise die engen Grenzen ihres 18 Quadratmeter großen Wohnzimmers. Liebe per Mausklick. Singlebörsen im Internet. Eine Sendung von Karin Lamsfuß. Man flirtet so ein bisschen auf der einen Seite und man erzählt so ein bisschen, wo man herkommt und so. Und ein Berliner war dabei und einer, der in Fuerteventura lebt. Ja, und dann hat der Berliner mich gefragt, ob er mich mal anflüstern kann. Das ist dann so ein Privatfenster, was dann die anderen nicht mitbekommen. Und da wusste ich erst nicht, so wie anflüstern, ja, mach mal. Ja, und dann haben wir uns so ein bisschen privat unterhalten und ja, und das war sehr nett. Und eigentlich haben wir uns richtig gut verstanden und sind dann nachher auch raus aus dem eigentlichen Raum und haben uns dann also nur noch zu zweit geschrieben. Für mich war es plötzlich so, ich merkte bei mir, war irgendwie, huch, der ist aber süß. Und ne, hab mir dann sein Profil angeguckt und er hatte auch ein Foto drin und so. Und dann hatte ich von mir auch eins eingeladen und wir waren uns wohl halt sehr sympathisch und haben den ganzen Nacht dann irgendwie miteinander gechattet. Und haben also wirklich Sachen auch festgestellt, wir haben uns super verstanden, wir haben eine Wellenlänge gehabt und das war also richtig, war richtig schön gewesen. Am Ende, wo wir uns dann halt verabschieden wollten, meinte er, hast du morgen Zeit? Ja, und dann meinte ich, ja, okay. Ja, und von dem Tag an haben wir uns eigentlich jeden Abend, wirklich jeden Abend dann im Chat getroffen. Carina und Tommy. Eine Internet-Zufallsbekanntschaft. Auch wenn beide zu diesem Zeitpunkt noch nicht den leisesten Schimmer haben, wie sehr diese virtuelle Begegnung ihr Leben verändern wird, befinden sie sich in guter Gesellschaft. Geschätzte 5 Millionen hoffnungsvoller Internetnutzer, so jedenfalls die vagen und oft widersprüchlichen Schätzungen, haben online eine Kontaktanzeige geschaltet. In einer der unzähligen Singlebörsen im Internet. Laut einer MNIST-Studie aus dem Jahr 2003 können sich 41% der Internet-User durchaus vorstellen, einen Partner übers Netz kennenzulernen. Theoretisch. Ganz praktisch haben bereits 8% der Internetnutzer ihren derzeitigen Partner beim Internetflirt kennengelernt. Also ich hatte schon von Anfang an bei ihm so ein Bauchkribbeln gehabt, weil er mir von seinem Profil her gut gefiel. Allerdings wegen der Entfernung, weil ich ja wusste, dass er in Berlin wohnt, habe ich gedacht, nee, das ist irgendwie, nee, das ist nichts. Ja, und dann merkte ich aber, weil wir halt uns wirklich jeden Abend auch getroffen haben und es auch wirklich fast was fehlte, wenn wir uns nicht im Netz getroffen haben, dass das so eine Leere war oder so und dass ich also wirklich wie bei einem Date richtig aufgeregt war und Bauchkribbeln hatte und richtig gespannt darauf war, mich an den Rechner zu setzen und dann zu sehen, oh, ist er online oder nicht. Da merkte ich halt schon, oh, pass auf, das könnte gefährlich werden von den Gefühlen her und so, ne? Eine Begegnung zwischen Köln und Berlin. Eine, die im richtigen Leben sicherlich niemals stattgefunden hätte. So überwindet das Internet Grenzen über Hunderte oder Tausende von Kilometern. Es prickelt und knistert in Deutschlands Singlebörsen, was das Zeug hält. Es wird geflirtet, gechattet und gemailt. Innige Nähe entsteht virtuell über Distanzen, die noch bis vor wenigen Jahren als unüberwindbar galten. Warum boomt diese Art des Kennenlernens in den letzten Jahren so sehr? Allein 14 Millionen Deutsche leben alleine. Das besagt die letzte Erhebung des Statistischen Bundesamtes. Wie viele davon wirklich auf Partnersuche sind, ist nicht bekannt. Fest steht jedoch, das Liebeskarussell dreht sich schneller und schneller. Die Zahl derer, die vor den Scheidungsrichter treten, stieg in den letzten 10 Jahren um die Hälfte an. und viele von ihnen wünschen sich Glück im zweiten Anlauf. Die Hemmschwelle, sich in eine der unzähligen Singlebörsen im Internet, vorsichtige Schätzungen gehen von einigen tausend aus, einfach mal umzuschauen, ist gering. Kaum eine Frauenzeitschrift, kaum ein Provider wie Yahoo, Likers oder MSN, der nicht irgendeine kostenlose Zusatzfunktion für Singles anbietet, die den Weg zum Traumpartner ebnen soll. Schenkt man der Zahl von 5 Millionen Kontaktanzeigen Glauben, wäre rein statistisch gesehen etwa jeder 15. Deutsche irgendwo im Netz als partnersuchend gemeldet. Natürlich ist bei solch einer Zahl höchste Vorsicht angesagt. Schließlich handelt es sich lediglich um Eigenauskünfte der Single-Börsenbetreiber. Viele Dienste sind kostenlos und funktionieren nach einfachem Prinzip. Name, Alter, Größe und für viele offenbar ganz wichtig, Sternzeichen. Und los geht's. Ich habe da bei irgendeiner Frauenzeitschrift, die suchten da Mann des Monats oder sowas, und habe ich einfach mal so ein komisches Profil ausgefüllt, die so nichtssagende Aussagen hatten wie: zum Frühstück gibt's bei mir Nutella oder Wurst oder mich. Hatte eigentlich gar nicht mehr dran gedacht, dass ich das gemacht habe. Und irgendwann kriegte ich dann eine E-Mail von irgendeiner Frau, die ich nicht kannte, und die sagte, ja, ihr Bruder hätte das gesehen und hätte ihr jetzt diese E-Mail-Adresse mal gegeben, weil sie sei ja schon viel zu lange Single und sie solle das jetzt mal ein bisschen in Angriff nehmen, wieder ein paar Männer kennenzulernen. Eher ein Spiel, ein Zeitvertreib als inniges Hoffen auf die große Liebe. Für Steffen war der Mann des Monats eher ein Witz, aus dem, um es schon einmal vorwegzunehmen, nicht die Begegnung mit der Frau seines Lebens resultierte. Sie schlug jedenfalls ein Treffen vor, dann relativ schnell. Und da ich nichts zu verlieren hatte und eigentlich dachte, naja, es gibt ja noch Überraschungen im Leben, bin ich dann halt hingegangen, haben wir uns verabredet und uns auch eigentlich gleich gefunden. Und wir haben uns dann in irgendein Café gesetzt und mehrere Cafés getrunken und versucht, ein gemeinsames Gesprächsthema zu finden, was deshalb nicht so einfach war, weil ich eben an der Uni war und promoviert habe und sie eben eine Schneiderlehre gemacht hat, und sodass da also auf der Ebene schon relativ wenig Kontakt war. Und irgendwie haben wir uns halt über 2 Stunden geschleppt und dann, ja, und tschüss, und wir mailen wieder. Und am nächsten Tag kriegte ich dann halt ein Mail von ihr, so ungefähr mit dem Wortlaut, ja, war ja ganz nett, aber irgendwie hast du ja gemerkt, da treffen 2 Welten aufeinander, und wünsche dir trotzdem noch viel Glück und schönes Leben. Pech gehabt. Oder typisch für das schnelllebige und unverbindliche Medium? Sicherlich sind viele im Internet unterwegs, die kaum ernsthafte Bindungsabsichten haben, das Ganze eher als kurzweiliges Entertainment sehen und damit auch zum zwielichtigen Ruf des Mediums in Sachen Liebe beitragen. Frauen, die sich als Männer ausgeben, angebliche Single-Männer, die glückliche dreifache Familienväter sind. Daneben Seitensprungagenturen, Prostituierten-Datenbanken, Sex-Hotlines. Unbestritten ist aber auch, dass sich das Internet zu einem ernsthaften Kontaktmedium entwickelt hat. Trotz aller unseriösen Auswüchse läuft die Kontaktaufnahme per Internet allmählich den klassischen Begegnungsorten den Rang ab. Die Soziologin Evelina Bühler hat die Entstehung von Paarbeziehungen online zum Thema ihrer Dissertation an der Uni Zürich gemacht. 4000 Nutzer von Internet-Single-Portalen wurden befragt und 23% von ihnen berichteten, dass sie es erfolgreich geschafft haben, über das Netz eine Beziehung aufzubauen, die länger als 6 Monate dauerte. Daneben fand sie heraus, dass der durchschnittliche Nutzer 33 Jahre alt, ledig und 1,76 Meter groß ist. Er hat braunes Haar, ist von mittlerer Statur und sucht eine heterosexuelle Beziehung. Ihr abschließendes Urteil? Für mich ist das Internet eine eigenständige Institution, um Partner zu finden. Das Netz ist gleichwertig mit anderen Orten, wo sich Paare treffen, beispielsweise am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Junge Menschen sind relativ schnell bereit, diese Services zu akzeptieren. Wenn ich unter meinen Studenten frage, dann gibt es da immer wieder welche, die ihre Freunde über das Internet kennengelernt haben. Erstaunlicherweise, auch wenn man auf Partys ist, jetzt in meinem Alter, ich bin jetzt Ende 30, auch da sieht man jetzt schon die ersten Paare, die sich dann mit Ende 30, mit 40 oder auch ein bisschen älter dann über das Internet finden. Es ist sehr leicht, sein entsprechendes Pendant zu finden, quasi die Kompatibilität der Interessen herzustellen. Was schwierig ist, ist, wenn jemand aus Düsseldorf jemanden sucht, dass er dann vielleicht sein Pendant dann doch in München oder in Frankfurt an der Oder gefunden hat. Und die Reisebemühungen, die Reiseanstrengungen scheinen hier deutlich zuzunehmen. Professor Jens Böker, Wirtschaftswissenschaftler an der Fachhochschule Rhein-Sieg, hat den ersten Versuch gewagt, den Online-Dating-Markt im Internet von der ökonomischen Seite zu beleuchten. Das Ergebnis ist der Management Report Chatten und Daten im Internet. Respektable Pionierarbeit. Denn über diesen sonderbaren Markt wurde bisher vor allem viel gemunkelt, viel spekuliert. Während die objektive Datenlage äußerst mager war. Das Problem? Keines der Unternehmen am Markt ist publikationspflichtig. Manche Single-Börse versinkt so schnell, wie sie über Nacht aus der Versenkung aufgetaucht ist. Wir gehen in Deutschland davon aus, dass ca. 15 Millionen Nutzer eine Affinität zu dem Thema haben, Chatten und Dating. Das heißt, 15 Millionen könnten in Deutschland diese Services nutzen. Wenn man sich heute mal ansieht, wie viele Nutzer tatsächlich sich auf diesen Portalen tummeln, dann sind das ca. 5 Millionen. Und das sind diejenigen, die auch ab und zu mal auf diese Plattformen gehen, die sich informieren, aber viele schrecken auch vor der Registrierung zurück. Das heißt, die gucken nochmal und sind wie so ein scheues Reh sofort wieder weg. Es registrieren sich in Deutschland zurzeit 3 Millionen Nutzer. Das ist eine belastbare Zahl. Und von diesen 3 Millionen ist natürlich nur ein Bruchteil bereit, auch tatsächlich für diesen Service zu zahlen. Was ist das für ein sonderbarer Markt, dem sich kaum noch einer entziehen kann? So aggressiv wird er an allen Ecken und Enden beworben. Egal ob auf den Online-Seiten der Zeit und des Spiegel oder als nerviges Pop-up-Fenster mit halbbekleideten Damen, die sich ungefragt auf den Bildschirm drängen und für ihre Dienste werben. In jedem Fall ein unüberschaubares Nirvana. Gibt man bei Google den Begriff Partnersuche ein, spuckt die Suchmaschine ungefähr 2.300.000 Einträge aus. Beim Begriff Kontaktanzeige über 2.900.000 und beim Begriff Singlebörse 409.000. Eine davon? Bildflirt.de. Sitz in Köln. Geschäftsräume? Ein Hinterhofloft in einem Gewerbegebiet. Geschäftsführer Ralf Plaschke kommt eigentlich aus der Musikbranche und kaufte die Singlebörse vor 4 Jahren 2 Studenten ab. Die hatten sich die Programmierung irgendwie selbst beigebracht und die Singlebörse vom heimischen Rechner aus betrieben. Rein hobbymäßig. Nach kurzer Zeit konnten sie bereits auf eine stolze Mitgliederzahl von um die 10.000 blicken. Heute, etwa 4 Jahre später, ist alles hochprofessionell und kostet dafür auch 4 Euro im Monat. Die Leistung? Stattliche 100.000 Mitglieder in der Datenbank und ein Team aus 3 freien und 3 festen Mitarbeitern, die sich um die Programmierung, Buchhaltung, Marketing, Kundendienst und Redaktion kümmern. Technik bis unter die Decke. Eine Geräuschkulisse von brummenden Servern und klickenden Tastaturen. Den ganzen Tag. Doch das eigentliche Herz der Singlebörse steht im Rechenzentrum der örtlichen Telefongesellschaft, etwa 1 Kilometer entfernt. Da stehen halt 2 Schränke von uns, also so in der Art praktisch, vollgestopft mit Rechnern. Da gibt es einen Server, der die Bilder nur ausliefert. Dann gibt es Server, die den Mailverkehr machen, Server, die die Datenbank halten, Server, die das Redaktionssystem halten. Das ist schon eine relativ komplizierte Geschichte. Man muss stetig investieren. Eine Investitionssumme von fast 150.000 Euro war anfangs nötig, um aus dem studentischen Provisorium mit Macken und Tücken, langsamen Servern und entsprechenden Ausfallzeiten eine professionelle Singlebörse zu machen, die der Datenflut von 100.000 Nutzerprofilen standhält. Und zwar rund um die Uhr. Hinzu kommen jährlich 20.000 bis 30.000 Euro für Installation und Wartung. Diese Aufrüstung war nötig, erinnert sich Ralf Plaschke, als vor etwa 2 Jahren die Benutzerzahlen so rasant anstiegen, dass er 250 Neuregistrierungen am Tag zu verbuchen hatte. Denn plötzlich eroberte eine neue Klientel den Markt. Und wirklich Zuwachs jenseits der 30, weil da natürlich noch Leute sind, die bisher noch gar nicht im Netz waren und das jetzt verstärkt nutzen. Und was man einfach auch merkt, das ist dann ja ein gesellschaftliches Phänomen, das sich widerspiegelt, zum Beispiel bei Frauen ganz klar alleinerziehend. Dann halt, was weiß ich, geschieden, getrennt, wie auch immer, die dann halt da plötzlich mit Mitte 30 mit ihrem Profil auftauchen. Und da muss man ja auch sagen, hat das Medium ja auch einen riesen Vorteil. Jetzt ganz banal, da geht man nicht unbedingt jeden Abend in eine Kneipe, um Leute kennenzulernen, aber man kann sich problemlos ans Internet hängen. Bildflirt ist mit 4 Euro Monatsbeitrag noch eine der preiswerten Varianten. Dafür bestehen die Profile nur aus Eckdaten. Alter, Größe, Gewicht, Motto, Vorlieben, Abneigungen, Sternzeichen, Reiseländer, Musikgeschmack. Und in 1000 Zeichen Fließtext kann jeder User versuchen, sich möglichst attraktiv zu präsentieren. Absolutes Muss in dieser Singlebörse ist jedoch das eingescannte Foto. Im Großen und Ganzen kann man zwei Kategorien von Singlebörsen im Internet ausmachen: die offenen und die geschlossenen Börsen. In eine offene Singlebörse kann jeder seinen Suchtext hineinposten, mal als Fließtext, mal als Steckbrief. In jedem Fall kostenlos und unzensiert. Ein Mann mit dem Pseudonym Dimon erklärt bei www.single.de: Ich möchte eine Frau kennenlernen. Vielleicht bist du es. Intelligent, schlank, aus Berlin, bis 28. Ein Mensch mit dem Pseudonym Bilder 2004 hat eindeutigere Absichten. Hi, hast du auch Lust, gegenseitig und anonym erotische E-Mails und oder Bilder auszutauschen? Ich von mir, du von dir. Würde mich freuen, wenn du mir schreibst. Ach ja, ich bin schlank und kein Muskelprotz. 30, über 1,80 Meter groß. Das sind nur zwei von vielen 100 Anzeigen bei Single.de. Doch sehr schnell wird klar, kostenlose werbefinanzierte Singlebörsen wie diese haben den Nachteil, dass sich niemand um die veröffentlichten Inhalte kümmert. Das Ergebnis? User werden bombardiert mit Spam-Mails aller Art. Vor allem mit solchen, die unter die Gürtellinie gehen. Eine redaktionell betreute Singlebörse hat ihren Preis. Unter anderem deshalb, weil es Dinge gibt, die eine Software kaum erledigen kann. Tag für Tag alle Neueinträge durchforsten und wenn es sein muss, auch Zensur. Wir sind da relativ prüde, in Anführungsstrichen. Ich pflege immer zu sagen, jede Bild-Zeitungstitelseite oder Express-Titelseite oder ähnliche Boulevard-Zeitung ist sicherlich aggressiver im Verhältnis zu dem, was wir in den Profilen der User zulassen. Nackte Haut, da sind wir relativ zurückhaltend. Schimpfwörter werden ausgeschlossen. Beleidigung, sage ich mal, dass man Leute dann irgendwie ihre persönliche Wut auf irgendwelche Politiker oder so in ihren Profilen auslassen. Das ist natürlich einerseits, wenn sie die Wut eben haben, eine legitime Äußerung, aber da sind wir schon auch relativ zurückhaltend, was wir da zulassen. Profile ohne lupenreinen Inhalt werden sofort gesperrt. In den Kontaktanzeigen der kostenpflichtigen und geschlossenen Singlebörsen geht es, ganz entgegen dem Klischee, meist hochgradig seriös zu. Die Texte zeugen von ernsthaften Bindungsabsichten und den ganz klassischen Sehnsüchten. Ehe, Kinder und Familie stehen wieder ganz oben auf der Wunschliste junger Menschen. Für 53% sind sie oberstes Lebensziel, fand der Hamburger Zukunftsforscher Horst Opaschowski bei einer Umfrage im Jahr 2003 heraus. Jede Internet-Singlebörse muss sich etwas Besonderes einfallen lassen, um die Sehnsüchte der Mitglieder möglichst effizient zu befriedigen. Und bestenfalls aus einem neugierigen Internet-User einen zahlenden, registrierten Nutzer zu machen. Im Internet hat sich leider schon von Anfang an so ein bisschen die Mentalität breit gemacht, dass alles kostenlos verfügbar ist. Derzeit wandelt sich das ganz entschieden. Und auch die Chatting- und Dating-Angebote tragen mit dazu bei, dass eine Preisbereitschaft generiert wird. In der Tat ist es einem Kunden etwas wert, andere Leute kennenzulernen, potenzielle Partner kennenzulernen. Und wenn man das mal vergleicht mit den traditionellen Möglichkeiten über eine Heiratsvermittlung, dann ist das natürlich eine relativ günstige Alternative und erklärt dann auch, warum wir in Deutschland so viele Nutzer haben. Doch wer tummelt sich auf dem kostenpflichtigen Singlebörsenmarkt? Bekannt ist, dass die wichtigsten Player zu großen Konzernen gehören. FriendScout24 zu T-Online. Neu.de zur Ströer-Gruppe, einem großen Werbeplakatanbieter. Und Parship gehört zur Verlagsgruppe Holzbrink. Nach eigenem Urteil, Deutschlands Anbieter Nummer 1 ist FriendScout24. Die sogenannte Premium-Mitgliedschaft, bei der alle Such- und Flirtfunktionen voll verfügbar sind, kostet 19,90 Euro pro Monat. Die Seite von FriendScout ist hochprofessionell aufgezogen. Und wer unter sage und schreibe 1,6 Millionen Mitgliedern, so die firmeneigene Angabe, nicht fündig wird, ist selber schuld. Was ist Ihnen wichtig in einer Beziehung? Was bedeuten Ihnen Ihre Eltern? Sind Sie tierlieb, religiös? Worüber können Sie lachen? Worauf sind Sie stolz? Was bedeutet Ihnen Erfolg? Wovor haben Sie Angst? Wie wichtig ist Ihnen Geld? Was ist Ihnen peinlich? Was bedeuten Ihnen Ihre Freunde? Nur einige der Fragen, die jedes einzelne Mitglied neben den gewöhnlichen Steckbriefdaten in seinem persönlichen Profil beantworten kann. Aber natürlich nicht muss. Das eingescannte Foto ist auch fakultativ, erhöht aber angeblich enorm die Chancen. Eine Sonderrolle unter den Internet-Single-Börsen nimmt Parship ein. Mit 179 Euro für das Halbjahresabo einer der teuersten Anbieter, allerdings auch einer der differenziertesten. Nach eigenen Angaben Experte für langfristige Beziehungen. 600.000 machen bereits mit. Eingangsvoraussetzung: etwa eine Stunde Zeit, um die ungefähr 90 tiefenpsychologischen Fragen im Multiple-Choice-Verfahren zu beantworten. Wie stehen Sie zur Ehe? Wünschen Sie sich eine kirchliche Trauung, nur eine standesamtliche? Oder würden Sie es von den Wünschen des Partners abhängig machen? Kochen Sie gerne? Machen Sie gerne längere Spaziergänge? Wie reagieren Sie bei Liebeskummer? Nehmen Sie ab, zu oder keins von beiden? Wer diesen Aufwand nicht scheut, wird nach wenigen Sekunden mit einer Hitliste der angeblich am besten geeigneten Partner belohnt und die Übereinstimmung durch eine bestimmte Punktzahl, beispielsweise 88 von möglichen 100 Punkten, dokumentiert. Kontakt erst nach kostenpflichtiger Anmeldung, versteht sich. Marketingprofessor Jens Böke hat's ausprobiert, rein zu Studienzwecken natürlich. Also ich habe mein Profil eingestellt und habe, wie gesagt, nur verheimlicht, dass ich verheiratet bin und die drei Kinder habe. Habe aber die Promotion, habe, glaube ich, sogar das Einkommen auch mit angegeben. Und erstaunlicherweise wurden dann Frauen vorgeschlagen, die vom Ausbildungsniveau auf einem ähnlichen Level sind, nämlich die auch dann promoviert waren. Und ich glaube, von 5 vorgeschlagenen Frauen waren 3 promovierte Medizinerinnen. Und die anderen beiden waren, glaube ich, Lehrerin. Die Wissenschaft gibt diesen sogenannten Matching-Systemen recht, die Kunden anhand ihrer Profildaten zusammenbringen. Soziologen von der Bremer Uni haben untersucht, wer wen heiratet. Das Ergebnis bestätigte mal wieder den alten Spruch, gleich und gleich gesellt sich gern. Häufig haben Partner den gleichen oder einen ähnlichen Bildungsabschluss und stehen an einem ähnlichen Punkt ihrer Laufbahn. Wer nichts von softwaregestützten Partnervorschlägen hält, kann eigenständig auf die Suche gehen. Hoch ausgefeilte Suchmaschinen eröffnen die Möglichkeit zum Partnerscreening. Wünsche eingeben wie Alter, Wohnort, Größe, mit Kind oder kinderlos, Raucher, Nichtraucher und spezielle Filter kreisen das ideale Pendant mehr und mehr ein. Wer bereits die genauen Eckdaten seines Traumpartners zu kennen meint, dem bietet diese Technik die optimale Hilfestellung. Diese Rasterfahndung funktioniert rentabel, effektiv, schnell. Aber auch unromantisch, wie es unromantischer kaum gehen könnte. Der Kommunikationswissenschaftler Jo Gröbel spricht von einer Ökonomisierung von Beziehungen. Es hat in der Tat zunächst was Rationales, weil die chemischen Komponenten beim Kennenlernen, wie Duft, wie möglicherweise auch Haptik beim Händedruck oder beim Anfassen der Kleidung, diese Eindrücke fehlen hier natürlich. Und ich kann bestimmte K.O.-Kriterien sehr, sehr schnell filtern. Das heißt, man geht zunächst einmal vor, wie man das eigentlich bei so einem Zeugnis kennt. Man geht nach den Noten vor und man geht nach den Hard Facts vor, wie in einem Bewerbungsgespräch letztendlich. Macht das Internet eine Liebesbeziehung wahrscheinlicher? Fest steht, diese Technik ermöglicht eine neue Art des Kennenlernens. Eine, die am Ende jedoch alles andere als neu ist, sondern fast altmodisch anmutet. Das langsame, geduldige Kennenlernen von innen nach außen. Distanz und Anonymität ermöglichen, das berichten jedenfalls viele User, eine größere Ehrlichkeit und Offenheit miteinander. Das Ergebnis sind 2 Menschen, die sich intensiv kennenlernen, bevor sie sich leibhaftig gegenüberstehen. Versuchung und Gefahr zugleich. Das Blind Date mit den dazugehörigen Bauchlandungen gibt es nicht nur im Kino. Nicht immer hält das Bild im Kopf der Realität stand. Denn auch noch so innige Mails bleiben die Antwort schuldig, wie der andere sich bewegt, wie er riecht, wie er schmeckt und wie er spricht. Es war dann halt irgendwann so nach dem Motto, ja komm, irgendwie müssen wir doch mal demnächst telefonieren, was hältst du davon? Ja, lass uns das demnächst mal machen. Ja, und dann hat man dann erstmal so geschrieben, ja, demnächst mal und so. Weil irgendwie ein bisschen Bammel hatte man schon davor. Das war halt so ein Schrittchen weiter, ne? wieder etwas mehr von sich preisgeben und dann plötzlich fangen da so Ideen an, einem im Kopf rumzuspinnen von wegen, was hat der für eine Stimme? Wenn der jetzt voll die piepsige Stimme hat, da ist nichts Männliches dran oder so, das wäre ja direkt töten. Das wäre halt so ein Ding, wo man gleich sagt so, nee, das war's. Also dann wäre das vorbei und man hat halt Angst, dass die Träume, die man hat oder diese Illusionen, die man hat, dass sie zerstört werden. Aber natürlich will man es auch wissen und ist man auch neugierig und man wagt sich halt immer weiter nach vorne. Und es war halt auch mittlerweile so, dass wir also wirklich auch unsere Gefühle uns gestanden haben. So nach dem Motto, ist zwar komisch, wenn ich das sage, aber ich glaube, ich habe mich verknallt in dich. Viele Liebesbeziehungen im Internet hätten im richtigen Leben nie stattgefunden. Weil beide nicht in das gegenseitige Beuteschema passten oder sich ihre Wege nie gekreuzt hätten. Also es gibt bestimmte Faktoren, die heute ganz, ganz klar darauf hinweisen, dass sich das in unserem persönlichen, sagen wir mal, Kennenlernverhalten etablieren wird. Das wird das Thema Mobilität sein. Wir werden als unserem permanenten Begleiter den PC, den Laptop, das Handy haben und können dann ganz schnell auch diese Services nutzen. Wir haben das Thema zunehmende Internetpenetration in den Haushalten und natürlich am Arbeitsplatz sowieso. Das heißt, die überall Verfügbarkeit, sich dort auch einmischen zu können. Doch die Technik wird auch in den nächsten Jahren nie mehr als ein Hilfsmittel sein. Vieles, was virtuell verheißungsvoll erscheint, hält näherer Betrachtung nicht stand. Diese Erfahrung mussten bereits viele vermeintlich verliebte Internetpaare machen. Sich per Mail zu verlieben, ist nicht schwer. Diese Verliebtheit in der Realität aufrechtzuerhalten hingegen schon. Denn wenn sich beide Auge in Auge gegenüberstehen, ist alles wieder genau wie im richtigen Leben. Für Carina und Tommy war irgendwann mal der Tag der Wahrheit gekommen. Treffpunkt Berlin, Flughafen Tegel. Ich war so aufgeregt. Ich glaube, wie noch nie in meinem Leben. Das war für mich der Horror überhaupt. Und einerseits halt auch so schön, freudig und dann noch diese Flugangst dazu. Dann war er nicht da am Flughafen. Und dann habe ich da erstmal gestanden. Dann rief er mich über Handy an, er hätte im Stau gestanden. So, und dann stand ich halt dort erstmal und wartete und hat mich nochmal zurechtgemacht und war nervös bis zum Abwinken. Und dann irgendwann sah ich ihn dann um die Ecke kommen und habe ihn also sofort erkannt und haben uns nur angeguckt. Und mein erster Gedanke war einfach nur so, wang, super. Und er wohl auch. Und wir haben uns angeguckt und ich bin auf ihn zu. Ich habe ihn nur kurz in die Augen geschaut, habe sein Gesicht genommen, habe ihn geküsst und das war's dann. Also es war so klar in dem Moment, das klappte von dem Moment an. Da gab es gar keine Diskussion mehr. In SWR 2 Wissen hörten Sie Liebe per Mausklick. Karin Lamsfuß berichtete über Singlebörsen im Internet. Morgen bringt SWR 2 Wissen ein Porträt der Mosel und ihrer Landschaft.